Erst später wollten die Moabiter und Ammoniter Josaphat angreifen. Auch die Moiniter waren dabei. Zweite Boten kamen zu Josaphat. Sie sagten, eine große Armee kommt von Edom. Sie sind schon in Hazezon-Tamar. Dritter Josaphat hatte Angst. Er suchte Hilfe bei Gott. Er befahl dem Volk zu fasten. Vierter, die Menschen aus Juda kamen zusammen. Sie wollten Gott um Hilfe bitten. Sie kamen aus allen Städten. Fünfter Josaphat stand vor dem Tempel von Gott. Er stand vor dem neuen Vorhof. Sechster, er sagte, Gott unserer Väter, du bist im Himmel. Du herrschst über alle Länder. Du bist sehr stark. Siebter, du bist unser Gott. Du hast die alten Bewohner vertrieben. Du hast das Land den Kindern von Abraham gegeben. Achter, sie wohnten dort. Sie bauten einen Tempel für deinen Namen. Neunter, sie sagten, wenn Unglück kommt, gehen wir zum Tempel. Wir rufen zu dir in unserer Not. Du wirst uns retten. Zehnter, jetzt kommen die Ammoniter und Moabiter. Du hast Israel damals nicht in ihr Land gelassen. Elfter, jetzt wollen sie uns vertreiben. Sie wollen uns aus deinem Land werfen. Zwölfter, unser Gott, wirst du sie nicht bestrafen? Wir haben keine Kraft gegen diese große Armee. Wir schauen auf dich. Dreizehnter, alle Leute aus Juda standen vor Gott. Auch ihre Frauen und Kinder waren da. Vierzehnter, da kam der Geist von Gott auf Jahasiel. Er war ein Levit aus der Familie Asaph. Fünfzehnter, er rief, hört zu. Habt keine Angst vor dieser großen Armee. Gott wird für euch kämpfen. Sechzehnter, geht morgen zu ihnen hinab. Sie kommen über den Weg von Zis. Ihr findet sie am Ende vom Tal. Siebzehnter, ihr müsst nicht kämpfen. Bleibt einfach stehen. Ihr werdet sehen, wie Gott euch rettet. Gott ist mit euch. Achtzehnter, Josaphat verbeugte sich tief. Alle Leute warfen sich vor Gott nieder. Sie beteten Gott an. Neunzehnter, die Leviten standen auf. Sie lobten Gott mit sehr lauter Stimme. Zwanzigster, am nächsten Morgen gingen sie zur Wüste. Josaphat sagte, vertraut auf Gott. Dann werdet ihr sicher sein. Einundzwanzigster, er suchte Sänger aus. Sie trugen heilige Kleidung. Sie sangen, dankt Gott, denn seine Liebe bleibt ewig. Zweiundzwanzigster, als sie sangen, half Gott ihnen. Er verwirrte die Feinde. Die Feinde wurden geschlagen. 23. Die Ammoniter und Moabiter griffen die Leute von Seir an. Danach töteten sie sich gegenseitig. 24. Die Leute aus Juda sahen nur tote Körper auf dem Boden. Niemand war entkommen. 25. Josaphat und seine Männer holten die Beute. Es gab viel Vieh und teure Sachen. Sie brauchten 3 Tage. 26. Am 4. Tag trafen sie sich im Lobpreistal. Dort dankten sie Gott. Deshalb heißt der Ort heute noch so. 27. Dann gingen alle Männer zurück nach Jerusalem. Josaphat ging voran. Sie waren sehr froh. 28. Sie kamen mit Musikinstrumenten nach Jerusalem. Sie gingen zum Tempel von Gott. 29. Alle anderen Länder hatten Angst vor Gott. Sie hörten, dass Gott für Israel gekämpft hatte. 30. Josaphat hatte Frieden in seinem Reich. Gott gab ihm Ruhe an allen Grenzen. 31. Josaphat war König über Juda. Er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Azuba. 32. Er lebte wie sein Vater Esa. Er tat, was Gott gefiel. 33. Aber die Opferstellen auf den Bergen blieben. Das Volk suchte Gott noch nicht von ganzem Herzen. 34. Mehr über Josaphat steht im Buch von Jehu. Das steht im Buch der Könige von Israel. 35. Später arbeitete Josaphat mit König Ahasja von Israel zusammen. Ahasja war ein böser Mann. 36. Sie bauten zusammen Schiffe in Ezjongeber. Die Schiffe sollten nach Tarsis fahren. 37. Elisa sagte, Gott wird deine Schiffe zerstören. Die Schiffe gingen kaputt und fuhren nicht.